Gedanken zur Zeit. Hören Sie heute einen Beitrag von Harald Eggebrecht zum Thema Säen und Ernten vom unaufhörlichen Verbrauch der Kulturlandschaft. Jetzt ist sie wieder da, jene Zeit der einprägsamen Geräusche und vielfältigen Gerüche, der verschiedensten Geschmäcker, jene Zeit des prüfenden, ja staunenden Betastens, eine Zeit der Fülle, des Überflusses, der Reife, mit einem Wort Erntezeit. Es geht sinnlich zu und poetisch, wenn man daran denkt, wie sehr gerade die Dichter den Herbst und seine Früchte besungen haben, von der Antike bis in unsere jüngste Gegenwart. Man höre nur diese Urlaute, manchmal dunkel, auch dumpf und sanft aufklingend, wenn ein Apfel auf den grasbedeckten Boden fällt. Manchmal wiederum hell klackernd und hart aufschlagend, wenn Nüsse durch den Baum stürzen und dabei die grüne Schale verlieren, bevor sie dann nackt auf den Steinen landen. Wer sein Ohr geschärft hat, für den klingt es bei den verschiedenen Apfel- und Birnensorten jeweils verschieden. Es sind letztlich Geräusche, an die sich sogar die erinnern, die sie vorher nie erlebt haben. Geräusche, die so tief eingeprägt sind, als seien sie schon genetisch implantiert. Sie künden von Süße, Saft und Säure, von feuchtem Gras und raschelndem Laub. In diesen Lauten riecht es nach erster Fäulnis und trockenen Stoppeln, nach Baumschnitt und Kartoffelfeuer. So jedenfalls tönt es in Streuobstwiesen und an Chausseen, wo die Früchte auf alten hochstämmigen Bäumen hängen. Es gibt sie noch, solche Gärten, solche Chausseebäume, aber oft häufen sich die Früchte auf dem Boden, weil niemand mehr kommt, sie einzusammeln. Es fehlen die Hühner und Kaninchen, die Schweine und Pferde, denen man sie als Futter hinwerfen könnte. Es fehlt auch an Mostereien und an der Disziplin, das Obst aufzuheben und zur Apfelmühle zu bringen. Außerdem sind viele Obstwiesen zu Buschbaumplantagen diszipliniert worden für den vollmechanisierten Pflückbetrieb. Und viele Gärten sind zu Vorgärten degeneriert, in denen nur mehr Koniferen wachsen, pflegeleicht. Doch mögen noch so viele in Städten leben und das Land nur mehr durch die Scheiben ihrer Autos wahrnehmen oder von der Eisenbahn aus, wenn sie auf den Märkten die Formen- und Farbenvielfalt, die vitale Schönheit des Geernteten präsentiert bekommen, dann kann man sich kaum satt sehen, fragt sich, wie wohl dieses oder jenes seltsame Gebilde zwischen Kugel und Kegel schmecken mag, möchte daran riechen und hineinbeißen. Ganz urtümliche Wünsche entstehen im Anblick des Obstes, der Hackfrüchte und des ganzen Reichtums. Den haben die Maler im 17. Jahrhundert in ihren Stillleben theatralisch zu monumentalen Auftritten inszeniert. Berge von blau schimmernden Pflaumen, rötlich-gelb strotzenden Pfirsichen, über die sich Trauben wasserfallartig ergießen. Davor in opulenter, ja wollüstiger Reife aufgeplatzte Feigen, aufgeschnittene Zitronen, schwellende Birnen und die Fleischesröte halbierter Melonen. Am Boden dann Artischocken und Kürbisse, Zwiebeln und Paprikaschoten, Kartoffeln und Rüben. Das Ganze beherrscht von einem leuchtend roten Blickfang, einem gewaltigen Hummer. Um nicht gleich sentimental zu werden, solche Pracht wird heute unter harten industriellen, auf jeden Fall marktfähigen Bedingungen produziert. Landwirtschaft war allerdings noch nie anders als kraftzehrend, risikoreich, was den Ertrag angeht, und arbeitsintensiv. Dennoch blieb in unser aller Köpfen jenes Bild von der heilen Welt, die im Lied »Im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt« aufscheint. Auch das durch den Missbrauch des greulichen Musikantenstadelkitsches verhunzte »Kein schöner Land« zählt zu diesen Bildern sehnsuchtsvoll ausgemalter Idylle. Und es gehört das Erntedankfest dazu, in dem schöne Erntekronen geflochten werden und in den Kirchen gleichsam das Füllhorn der Natur zum Schmuck und zur Anschauung vor dem Altar ausgeleert wird, mit all dem, was Scheuer und Fass dann aufnimmt. Nichts gegen diesen immer noch rührenden, erinnerungsträchtigen Brauch, hinter dem alle Nüchternheit und Illusionslosigkeit der Produktion verschwinden. Um noch einmal das romantische Bild zu bemühen, damit ein zeitgemäßes Böser davon absticht. Die Rösslein des Volksliedes waren einst mächtige Kaltblüter. Längst sind sie den Traktoren gewichen, den Mähdreschern, Rübenrodern und Drillern, den Drei- und Mehrscharwände pflügen. Der Bauer unserer Tage spannt nichts mehr an, sondern hockt sich hinten auf seine gewaltige Zugmaschine, sitzt wahrscheinlich in einer Glaskabine mit Radio, CD-Player oder Kassettenrekorder aus denen nicht deutsches Liedgut, sondern die Hitparade so laut dröhnt, dass kein Vogelgezwitscher und andere Naturlaute mehr dazwischen kommen, also stören können. Zugegeben, ein hässliches Bild, aber sehr realitätsecht. All die Bauern, die uns Maler wie Peter Bruegel so lebensecht vorgestellt haben, all die armen Teufel, über die nicht nur der 30-jährige Krieg wüst dahinging, selbst diejenigen, die im NS-Reichsnährstand unseligen Andenkens meinten, ein Heil gefunden zu haben, alle sind den modernen Maschinisten gewichen. Dabei sind die einen zu Nachtjägern des Nebenerwerbs geworden, die sich ihr Geld in der Autofabrik verdienen und Landwirtschaft nur mehr nebenbei betreiben können. Am Ende bleibt wohl nur die Landflucht. Die anderen expandieren zur EU-Normgröße, spezialisieren sich, um marktgängig zu sein und werden, statt Selbstversorger zu sein, selbst zum Verbraucher im Supermarkt. Sie müssen Schlosser, Ingenieure und Kalkulatoren werden, um ihre Maschinenhelfer in Gang zu halten und Investitionen auf ihrem inzwischen längst asphaltierten Hof zu tätigen. Das ist der Bauer im Büro mit Computer, Internetanschluss und Handy. Es riecht nicht mehr nach Mist und Jauche, sondern nach Faxtoner und Kabelummantelungen. Ein Hauch von städtischer Existenz liegt über solchen Gehöften, die eben schon Betriebe heißen, wo kaum noch Hasso oder Bello anschlagen, wenn ein Fremder durchs Tor tritt. Die Gegensprechanlage hat den Kettenhund vergangener Zeit ersetzt. Dazu passt dann das Funktionärswesen der Verbände, die ihre Interessen, meist lautstark jammernd und den Untergang beschwörend, fernsehwirksam in ein Landwirtschaftsministerium tragen, das sich selbst wieder europäisch, also in Brüssel, abgleichen muss. Erst recht verschwindet jegliche Romantik, wenn jene Fabriken auftauchen, in denen Geflügel und Vieh nicht gehalten, sondern produziert werden. Kühe und Kälber stehen auf stählernen Rosten, in gekachelten Paradiesen knabbern sich Ferkel aus Hospitalismus gegenseitig an. Nach einem Blick in die Einöden von Legebatterien und Putenfarmen mag niemand mehr die Betreiber solcher angeblich marktnotwendiger Effizienz, die Hühnerbarone und Schweinefürsten, als brave Ernährer des Volkes sehen, sondern könnte sie viel eher für besonders zynische Vertreter organisierter Tierquälerei halten. Dabei hatte doch alles mit einer kühnen, gewaltigen Revolution begonnen, als in der Jungsteinzeit sich einige entschlossen, dem gefährlichen Leben als nomadische Jäger und Sammler Ade zu sagen und sich dem Ackerbau und der Viehzucht zu widmen. Aber wir alle sind mit im Spiel, Frau und Herr Verbraucher. Einst wollte der gute französische König Henri IV, dass jeder seiner Untertanen sonntags ein Huhn im Topfe habe. Darüber ist das Heer der Verbraucher längst hinaus. Die billigen Fleischberge sind zum alsbaldigen täglichen Verzehr angeschwollen, bei der Mast mit Antibiotika präpariert und mit Anabolika gestärkt. Und als Kraftfutter wurden pflanzenfressenden Kühen auch noch zerschrotete Kollegenkadaver in die Futterrinne geschüttet. Das seien bedauerliche, auch strafwürdige Ausnahmen, heißt es dann, wenn Hühnerpest und BSE ganze Regionen zu Sperrgebieten machen. Auf den Feldern wird inzwischen der fiebrige Traum vom schädlingsresistenten Gemüse, von optimierten Früchten Wirklichkeit, also genmanipulierter Mais, Hybridkohlköpfe, verpackungsgünstige viereckige Tomaten und andere Herrlichkeiten. Gülle durchdrängt die Böden, die der vermeintlich fröhliche Landmann mit übermannshohen Rädern an tonnenschweren Traktoren so richtig verdichtet und verfestigt hat, bis nur noch aufwendiges Tiefpflügen hilft. Pestizide, Insektizide, Dünger prägen das, was noch immer stolz Kulturlandschaft genannt wird, von der nicht nur der Bauer behauptet, niemand anderes als er und seinesgleichen seien dafür recht eigentlich prädestiniert als Heger und Pfleger. Aber Agrarpolitik und industrialisierte Landwirtschaft, grenzenlos anwachsender Verkehr mit dementsprechendem Autobahn- und Straßenbau, Gewerbegebiete um bald jedes Dorf und Zersiedlung zerkleinern und zermahlen schließlich das, was bisher Landschaft hieß und doch schon so klingt, als sei es nur mehr nostalgische Vergangenheit. Auch die zu Helden erklärten Alternativbauern haben ihre Trecker und Autos. Und die Städter lockt es auf die vermeintlich intakten Bauernhöfe, wo ihre Kinder Fohlen und Lämmer streicheln, Karnickel im Arm halten und Schweinen beim Suhlen zuschauen können. In echten Nestern legen echte Hühner echte Eier. und auf der Südseite der Scheune stehen summende Bienenstöcke. Idylle. Ach, wie so trügerisch. Es ist ein schleichender Prozess, dieser Verbrauch der Kulturlandschaft. Scheinbar sehen die Felder von oben betrachtet, wie es Selma Lagerlöfs Nils Holgersson auf seinem großen weißen Gänserich tat, noch immer aus wie ein gewürfeltes Tuch. Das Gras ist grün und im Großen und Ganzen wirkt das Ackerland doch gepflegt. Bis man bemerkt, dass kaum mehr Wildblumen, Brennen oder Taubnesseln an den Feldreinen wachsen, dass Büsche und Hecken, Bäume und Sträucher an Gräben und Begrenzungen nahezu verschwunden sind. Das Erschreckendste aber ist die Stille, weil Vögel und kleines Getier keinen Unterschlupf mehr finden. Für die Greifvögel müssen Ständer aufgestellt werden. Hasen finden keine Kleewiese mehr für ihre früher sprichwörtliche Vermehrung. Heute stehen sie fast schon auf der roten Liste. Imker müssen mit ihren Bienen weit im Land herumfahren, damit die Tiere überhaupt noch genug Blüten finden. Plötzlich bekommt unter solchen, wie gesagt, schleichenden, fast unmerklichen Veränderungen das Wort und die Tatsache der Brache einen ganz neuen Klang. Denn es sind diese verwildernden Flächen, auf denen sich dann doch wieder Pflanzen ansamen, die schon als verschwunden galten, auf deren Blüten Schmetterlinge auftauchen, die eigentlich nur noch im Fernsehen bei den Tierfilmern vorkommen. Um das nicht zu vergessen, Kulturlandschaft meint im übertragenen Sinn auch die einzigartige Dichte und Qualität der deutschen Theater- und Orchesterkultur. Dort allerdings führt die katastrophale Dummheit des falschen Einsparens bei Kulturinstitutionen genau zu jener Verelendung und Verwüstung, die nicht mehr repariert oder reinstalliert werden kann und keineswegs zu einer sich selbst regenerierenden Brache. Wer bedeutende Symphonieorchester zum Stellenabbau zwingt, in der ignoranten Meinung, es reichten auch weniger Spieler zur Weltklasse, wer amusisch borniert ist, zu glauben, es schade den besten Theatern nichts, ihren Etat einzukürzen, weil eben alle sparen müssten. Der Ruf, der Rang, die Leistung blieben schon, wenn man kreativ auf den gewollten Mangel reagiere, außerdem ginge es anderswo doch auch eine Nummer kleiner, der versündigt sich genau an dem, was die PISA-Studie so bitter erkannt hat, dass es hierzulande mit Bildung nicht weit her sei. Woran aber sollen sich die nächsten Generationen schulen und erproben? Woran ihre ästhetischen und intellektuellen Wahrnehmungsfähigkeiten prüfen und schärfen, wenn Theater und Museen schließen und Orchester sich auflösen müssen? So setzt sich der andauernde Verbrauch von Kulturlandschaft, also über scheinbar unübersteigbare Grenzen hinweg, fort. Hier die bedrohliche Zurichtung von realer, einst naturwüchsiger Landschaft zu Nutzgebieten nach den subventionierten Bedürfnissen der autogerechten Verbrauchergesellschaft unter den behaupteten Gesetzen des Marktes. Dort die schrittweise Vernichtung von geistigen Landschaften unter dem Vorsatz, Kassen sanieren zu wollen, und dabei den Künstlern gleich einmal zu zeigen, wer eigentlich anschafft. Deswegen noch einmal zurück zur Ernte, zum Überfluss, zur Fülle. Die Maler der opulenten Stillleben beschworen in ihren Bildern nämlich immer auch den Schatten des Vergehenden, das Ende, das sich im Ernten schon zeigt. Gerade das Reife kündet von der Grenze zur Fäulnis, das Üppige vom Welken und Sterben. Dort, wenn das unendliche Schlaraffenland auftut, herrscht in Wahrheit die Begrenzung. Ernten heißt ganz nüchtern und ernüchternd zählen, messen, wiegen. Wie viele Äpfel und Birnen sind gefallen oder gepflückt? Wie viele Nüsse wurden gesammelt? Wie voll werden Scheunen und Vorratskammern? Letztlich dreht es sich beim Säen und Ernten um die Sättigung. Satte aber haben gemeinhin eine schlechte Presse. Gerade in dieser satten Gesellschaft aber gilt in Sport, Politik, Forschung und Kunst der Hungrige was, den der Wille zu Aufstieg, Ruhm und Geld beherrscht. Der Hungrige, der nicht genug bekommen kann, immer gewinnen will, auch ernten, selbst da, wo er nicht gesät hat. Nachdem diese Gedanken zurzeit nun doch ganz ohne Absicht zu einer Art Kapuzinerpredigt wurden, darf konsequenterweise am Schluss dieser Gedanke nicht fehlen. Die einfach Hungernden in dieser Welt erfahren höchstens das Mitleid der Satten, bis sie verzweifelt aufbegehren. Wenn sie das aber tun und über die Speicher und Rücklagen der Satten herfallen wollen, schlagen diese zurück im angstvollen Wissen um das immer drohende, allzu schnelle Ende auch ihrer ertragreichsten Ernten. NDR Kultur und WDR 3. In der Reihe Gedanken zur Zeit hörten Sie einen Beitrag von Harald Eggebrecht zum Thema Säen und Ernten vom unaufhörlichen Verbrauch der Kulturlandschaft.